Das tödliche Geheimnis der Templer. Auch die Templer gelangen schließlich an einen Punkt, an dem sie den Katharern und den Gnostikern begegnen. Sie entdecken, dass Christus ein Sonnenwesen ist, das niemals eingekörpert wurde, noch auf Erden gekreuzigt worden ist. Das Kreuz ist ein schon Pythagoras und Plato bekanntes Sternensinnbild, die beide meinten, dass der Geist in den vier Bereichen gekreuzigt sei. Die Gnostiker erläutern das Sinnbild noch weiter. Das Mineral- und Pflanzenreich wird von der nach unten gehenden Senkrechten versinnbildlicht. Das Tierreich ist die Waagerechte, denn die Tiere bewegen sich über der Erde mit waagerechter Wirbelsäule. Den Menschen versinnbildlicht die aufsteigende Senkrechte, denn er hält seine Wirbelsäule aufrecht. So ist denn der Geist in der Verstofflichung gekreuzigt worden und er muss sich abermals zum göttlichen Bewusstsein, zum göttlichen Gewissen emporschwingen. Die Rosenkreuzer würden sagen, wenn die Rose an dem Ort erblüht, wo die Waagerechte und die Senkrechte sich vereinigen. Und wir würden hinzufügen, im Manipura-Chakra. Denn von hier aus nimmt die Verwandlung oder Umbildung ihren Anfang. Das Kreuz der Katharer stellte einen mit offenen Armen dastehenden Menschen dar, als Symbol des gekreuzigten Geistes in seiner irdischen Verstofflichung mit gnostischer Inspiration durch seine Ähnlichkeit mit einigen Symbolen des Äons oder Aions, der Ausstrahlung des höchsten Wesens. Den Menschen im Kampf um die Rückkehr in seine verloren gegangene Heimstatt mit über die Wolken hinaus erhobenem Haupte, der sonnenhafte Christus, der Erzengel Gabriel und sein Bruder vom unerschaffenen Licht, Luzifer oder Luzibel, mit dem Lichte der Venus, der nur die Ankunft der Sonne ankündigt und sich danach still wieder zurückzieht. Die Katharer und die Templer erklärten sich als Anhänger dieses wahren, tiefgeistigen, griechisch-hermetischen, griechisch-ägyptischen, dem Sonnenkult verhafteten Christentums, das von dem jüdisch-semitischen, mondhaft-lunaren, aus Rom verbreiteten Christentum so gänzlich verschieden ist. Dagegen behauptet Robert Ambelein, ein Schriftsteller auf dem Gebiete der Freimaurerei, in seinem Buche »Das geheime Leben des heiligen Paulus«, dass die über dem Kreuze Christi angebrachte Aufschrift Inri dieselbe Bedeutung habe, denn es bedeuten im Hebräischen das I, I Besha gleich Erde, N nur gleich Feuer, R Ruha gleich Luft und I Iamin Wasser. Nach Meinung dieses Hochgrad-Freimaurers, der somit Verfechter des orthodoxen Judentums ist, war Saulus Paulus kein Jude, sondern ein idumäischer Araber, ein Heide, der von Synkretismen Gebrauch machte und die mithraistischen und orphischen Geheimnisse dazu verwendete, das ganze gnostische Urchristentum von Grund auf zu erfinden. Man darf außerdem nicht vergessen, dass sich Paulus beschneiden ließ und dass er gesagt hat, Jude ist nicht der, der es äußerlich, sondern der, der es innerlich ist. Übrigens sollte in Zusammenhang mit Ambelein darauf hingewiesen werden, dass die Christenfeindlichkeit der Hochgrad-Freimaurer insbesondere in den französischen Logen vom orthodoxen Judentum durch die Tora genährt wird, indem es die Logen überwacht und ihnen Befehle erteilt. Es handelt sich um einen Rabbinerstreit, wie Otto Rahn sagen würde, und hat mit dem goldenen Band nichts zu tun, auch nicht mit einer sonnenhaft-solaren, den Mondeinflüssen entgegenwirkenden Natur. Man hat auch gemeint, dass Inri bedeute Igne Natura Renovatur Integra. Das heißt, die Natur erneuert sich gänzlich durch das Feuer, nach einem Wahlspruch, an den auch die Katharer Gefallen gefunden haben durften. Die Templer sagen sich nicht vom Kreuze los, das ja eines der wichtigsten Symbole ist. Sie lehnen nur den menschlichen und irdischen Gekreuzigten ab, an den sie nicht glauben. Nach allem Vorhergesagten war Christus für sie nicht der Sonnenchristus und konnte es nicht sein. Höchstwahrscheinlich hat man in den Ruinen des Tempels Salomons Urkunden von entscheidender Wichtigkeit entdeckt. Louis Carpentier denkt an einen nicht gefälschten Flavius Josephus, worin die wahre Identität von Jesus oder Jeshua, des von den Römern Gekreuzigten, festgestellt wird. Robert Ambelein behauptet in seinem anderen Buch Jesus, das tödliche Geheimnis der Templer, dass Jesus der ältere Sohn des Judas von Gamala, des Anführers der fanatischen Sekte der Zeloten war, die versuchte, die Thronfolge, die Dynastie Davids für ihre unmittelbaren Abkömmlinge, das heißt für den Anführer der Sekte, wiederherzustellen. Nach dem Tode des Judas von Gamala erhebt Jeschua Anspruch auf den Thron. Petrus und die anderen Jünger sind in Wirklichkeit seine Brüder und Mitglieder dieser extremistischen Sekte. Jeschua ist eine rätselhafte Persönlichkeit, hauptsächlich ein politischer Volksaufwiegler, was sein Angriff auf die Händler im Tempel, die an den rechtmäßigen Abkömmlingen des Hauses Davids keine Abgaben entrichteten, beweist. Die Römer kreuzigten nicht aus religiösen Gründen. Sie waren Heiden und für die heidnischen Götter gilt der Wahlspruch »Leben und leben lassen«, wie mir Nero einmal sagte. Für die Römer zählten einzig und allein die Volksaufwiegler, die ihre Pax Romana verändern wollten. Den Jeschua hat man mit dem Kopf nach oben gekreuzigt, weil man ihn für einen Missetäter, einen Extremisten und Wegelagerer, wie man heute sagen würde, für einen Guerillo hielt, der durch Gewaltanwendung, denn er war nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern den Krieg, etwas wiederzuerlangen sucht, was nach seiner Behauptung ihm gehörte. Über dem Kreuz ließ die Obrigkeit des Römischen Reiches eine Tafel anbringen, auf der in verschiedenen Sprachen stand »König der Juden«. Es sind nicht die Pharisäer, die ihn verurteilen. Sie waschen in Wirklichkeit ihre Hände in Unschuld. Sie gehörten nicht zu ihm, sie lehnten das Vorgehen der Zeloten ab, die ihrer Meinung nach nur unnötige Schwierigkeiten mit den römischen Behörden verursachten, und sie erkannten ihn auch nicht als ihren König an, geschweige denn als den Messias. Übrigens pflegten die Juden nicht zu kreuzigen, sondern zu steinigen. Für Otto Rahn stellt das Gespräch zwischen Jesus und den Pharisäern einen Rabbinerstreit mit sich gegenüberstehenden Auslegungen und unterschiedlichen Vorgehen dar. Was den verschiedenen Schriftstellern und Auslegern, die wir erwähnten, als erwiesen zu sein scheint, ist die Tatsache, dass der Mensch Jeschua ein jüdischer Nationalist war, der keine andere Menschheit im Auge hatte als die Judenheit der damaligen Zeit, seine Sekte und seine eigenen Interessen, und dessen Anliegen es war, seine zionistischen, wie wir heute sagen würden, Absichten zu verwirklichen. Zweifellos war Jeschua ein sonderbarer Anführer, ganz verschieden von seinem Vater, dem Judas von Gamala. Er kannte und übte eine Art von Magie aus, um seinen politischen Ehrgeiz und die Bestrebungen seiner Anhänger zu verwirklichen. Vielleicht hat er sie in Ägypten erlernt. Der zusammen mit ihm gekreuzigte Bösewicht, der ihm wegen seines Misserfolges Vorwürfe macht, wäre dann ebenfalls im Olivengarten in Gethsemane festgenommener Zelot, dort wo Petrus das Schwert zog, denn die Zeloten waren stets bewaffnet. Der Bösewicht wirft seinem Anführer Wirkungslosigkeit seiner Magie vor, die beiden einen schimpflichen Tod am Kreuz gebracht hatte. Ambelines meint, die beiden Räuber seien in Wirklichkeit bezahlte Söldner gewesen, die als Leibwächter Jesuas dienten. Ihre Namen waren Demas und Zystas, zwei Sikanier. Im Augenblick des Todes stößt Jeschua einen furchtbaren Fluch aus, der von allen dunklen und fürchterlichen Kräften, die im Bereiche des körperlichen Lebens liegen, getragen, sich bis in unsere Tage erstreckt und der vielfach gedeutet und verfälscht worden ist, den jedoch nur die kabbalistischen Rabbiner der hebräischen Kabbala in seinem genauen Sinngehalt kennen dürften. Der Kaiser Julian, der Abtrünnige, wusste das alles. Leider ließ er im Jahre 362 das Grab Jeschuas in Samaria zerstören. Und danach bestanden dann allerdings keine Schwierigkeiten mehr, einen Mythos von der Wiederauferstehung und eines körperlichen Aufsteigens gen Himmel, dem gnostischen Pleroma, wie bei den Propheten Enoch und Elias auszuarbeiten.